咱们老农民三拜， 礼拜， 啊，那个三拜， 礼拜，礼拜，礼拜， 礼拜。 大概也是很高兴，also wir möchten uns herzlich bei Bandern bedanken, dass Bandern einen langen Weg genommen hat, um hierher zu kommen, und dass Bandern trotz bei so wenig Teilnehmer auch diesen Kurs zugesagt hat, aus großem Mitgefühl. Und wir danken dafür, dass Banda uns so eine tolle Lehrrede gegeben haben und uns durch diese Meditation durchgeführt haben. Dafür danken wir von allen Herzen, vollen Herzen. Und das, was Banda uns gibt, das kann man nicht in Worten ausdrücken. Sehr, sehr vielen Dank. Omita. Wir haben mögen wir alle treffen in Sukhavati. Wir haben hier was Sachen vorbereitet. Nein, ist nicht. Wir fahren. Das ist Uyesong. Das ist ja Vipo. Omita. Omita. 是 不用不用，你们、哦、你们用， 阿弥陀佛，阿弥陀佛， 你们用、啊， 感恩感恩，阿弥陀佛，哈哈哈 哈哈，给你，鸟师傅，鸟师傅， 感恩 师傅， 感恩师 傅，这个是我们自己做的，我也是 自己做的，那我一定可以接受， 这个是。什么年龄啊？不知道。 哦，这不是原来的。 不是原来的。但是 这是树，对不对？嗯， 教树，但是这样就是的教树不太好，因为一点酸啊，本来是不能这样，但是没办法。 下次来跟你学。 啊，很简单的。Und dann haben wir noch eine Flasche Wodka. Oh, noch eine Flasche Wodka. Und dann dieser für Michael. Vielen Dank, Michael, dass du. Ich trinke keinen Alkohol. Das ist der Ball hier. Das ist Essig für Trinken. Nein, kein Essig, das ist ein Ferment. Ah. Essig. Für Haare. Für Haare? Und wir hoffen, dass Banda vielleicht nächstes Jahr wieder zu uns kommt und okay. uns durch die Meditation für Amida vor. Wir wollen jetzt in Tschechien eine Meditationshalle bauen. Hm? Dann später könnt ihr auch nach Tschechien kommen. Hm? So, heute ist der letzte Abend, deswegen ich will nicht Vortrag halten. Wir unterhalten uns und ich möchte hören ihre eigenen Erfahrungen, wie sie die Methode geübt haben und was für Resultate sie haben und ob sie während der Übung irgendwelche Schwierigkeiten begegnet haben. Hm? Dann mit wem fangen wir an? Mit unserem Freund da? Kewofani Chang Yenanhua Ta Yomeo修一种我教的法门，还是他有修别的法门？ 通常我怎么样呢？个念意，通常怎么样呢？读法门，你看读不法门，通常好困难，读法门通常 好公务就开。 我看他钉不错，所以希望他能够用这个钉来深入观的过程哈。他有没有修观？ ngài thấy tâm trạng tu định là tốt hay rồi ngài hỏi ngài có dùng cái định để cho dùng cho quán không? Dùng cái định đi dùng cho quán. Dùng định định đi áp dụng lên cái quán. Dạ. Thì trước đây thì để dùng cái định thường là nó có cái Bồ Đề Tâm á, có Bồ Đề Tâm có 11 điểm của Bồ Đề Tâm á. Tức là có việc treo ở trên cái bảng trước cái mình đây. Thì để thứ nhất là hơi thở. Hơi thở đằng sau mỗi buổi sáng mà trước khi tụng đang nghiêm á. Hay là trong cái thời gian mà ngồi quán á, thì quán chỉ trong một cái buổi đêm. Thời gian này là phải tụng đang nghiêm. Thời gian này thì để thời gian này thì để có nghe cái mà cái quán mà cái hơi thở này xuống đây. Thì sau này thì nghe thì có áp dụng ít thôi cái đó thôi, chứ còn bình thường là vẫn theo cái kết thở mà có trong phần gì Bồ Đề Tâm đó là phần gì Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm thì trong cái thời gian này thì để không có không chưa, thì sau đây khi mà hái rồi thì để tiếp tục theo có áp dụng Bồ Đề Tâm cái quán Bồ Đề Tâm thay dùng also in dieser Zeit hat die Anapanasati Methode benutzt und auch diese Entspannungsübung am Anfang, wo man erzählt hat, dass man von oben nach unten geht und dort seine Aufmerksamkeit fokussiert. Diese Methode hat angewandt. Cùng cái phần kinh nghiệm trong những ngày này có gì mà anh sẽ? Để không biết cái nhưng mà thực tình đã ngồi ở trong cái đạo tràng này thì để thấy ngồi là yên, rất là yên. Nó còn đạo tràng này hay là trong khóa tu này? Trong khóa tu này trong thì rất là, nhưng mà đó nó có cái ấy là nó khác với những cái thời gian khác, tức là để ngồi có thể được lâu hơn và thế nó gì đó. Hat diesmal in diesem Kurs hat er das Gefühl, dass er ruhiger sitzen kann, dass er länger sitzen kann als wenn er normal sitzen würde. Jetzt ist es wäre sehr gut, er hat so gute Grundlage, er kann sehr schnell lernen, aber er sollte dann systematisch Vipassana lernen. Für ihn ist es sehr leicht, er kann das meistern. Er nói trong trạng cái căn bản là hay cái nhỏ, nào cũng học được mau. Bởi vậy ngài khuyên trong trạng áp dụng cái định này để cho vô cái quán, cho vô Vipassana. Người đem đi cho mình có tiếp tục. Hat er Interesse für diese analytische Seite von Buddhismus oder Vipassana? Vipassana. Tâm trạng có muốn học cũng theo nó. Dạ thì có cũng có. Dạ, đại học cũng. Dạ cũng có làm quen với đại học mà nó cũng không có rõ ràng lắm, không có biết. À bà, ist der Methode noch nicht ganz schlüssig, nicht ganz klar. Dann jetzt, ich glaube, er kann sehr gut üben die vier Elemente Meditation und dann gehen in die Analyse von Rupa und Nama. Die Lau Yoga, quán những cái vier Elemente, vier Elemente, wie ich nói? Bốn đại. Và sau này Yoga Sắc. Yoga Sắc. Quán Yoga Sắc. Thì cái nằm tầm nó có một cốc cái giấc mục tiêu là nó bốn cái rành phôn rồi có thứ tự. Diese vier Elemente Meditation ist Herausforderung auch für gute Konzentration und diese Methode erlaubt, dass der Körper zerfällt in Atomen und dann diese Atomen können weiter analysiert werden in Bestandteile von unserer Wahrnehmung. Okay, tương tự lại nhau. Nào cái gì cả? Cái đại rã. Một cái không sôi động cho nói. Quán mà xương cốt là Das ist dann Eintritt in Vipassana in der Methode, die ich gelernt habe. Die Geistesprozesse dann, so wie in Yogacara, die Geistesprozesse sind alle dann innerhalb des Körpers auch. Ich verbinde das dann mit diesem Studium von Faxiang, diese Xuanzang-Schule. Diese Schule, wie ihr vielleicht weißt, behauptet, dass alle Phänomene der Wahrnehmung eigentlich sind innerhalb von Bewusstsein. Họ nói là cái cảm giác mình đó, thọ là trong cái tâm thức mình thôi, không có ngoài ngoài. Das dann äußere und innere unterscheidet sich nicht eigentlich. Ja, cái ngoài hay cái nội nó không có phân biệt được, không có khác. In der Sandinirmochana Sutra, das wir angefangen haben zu lernen, eigentlich erklärt das. Aber wir sind nicht dazu gekommen, weil ich glaube, es gab auch nicht genug Zeit dafür und es ist ein bisschen kompliziert für diejenigen, die noch nicht Samadhi geübt haben. Weil alle, das ist basiert auf Samadhi. Cái kinh này có bắt đầu nhắn nhỉ là jetzt für diese Wissenschaft von Samadhi, dieser Ort ist sehr geeignet. Wir können dann das ausnutzen und vielleicht mal Kurs machen über diese Anwendung von Samadhi für Verständnis von Faxiang, von den Phänomenen des Geistes. Also alles, die ganze als Phänomene des Geistes. Ngài nói cái chỗ này, cái tu viện này, chỗ này của mình á, là cái chỗ rất là tốt để cho tu định, như dùng cái định để cho tìm hiểu cái giáo lý của Phật Phật tu. Phật tu. Pháp xiang là Phật pháp của Phật mà. Phật pháp của Phật, xiang là那个木跟木， 发发读嘛，读，很读， 很读， 很读，发读。 Lakshana， 嗯 ，Lakshana， 嗯，对嘛，发读。他他。 Dharma Lakshana， 他是哪个时代的？ 玄奘。 那法相。 法相就是那个无着无着法师的。大概古大时代 啊，法相，他是写那本的《止观》吗？ 跟那一切是谛论有关系。不过法相，其实是在中国才有，印度本来没有这种达玛拉克沙那，只是特别皈依，玄奘的学生皈依，他有归纳那些。道理啊，皈依他特别研究那个禅定，他禅定的功夫特别好。 皈依， 皈依， 不是皈依， 皈依， 皈， 没太雅呀。 皈， 皈， 皈， 定对，嗯，那， 谢谢。 我们有个定了，我们生出个对，对，对，然后，也可以说是有发光，只发光，你那都生出对，对，正法不就正法，对白是。Cả hai cái đó nó cũng sinh ra cái tuệ là sao? Tức là trong cái tâm đạo học, tâm đạo học trong cái giới định tuệ đúng không? Thì giới sinh ra định, rồi định sinh ra tuệ. Có định rồi thì mình sẽ có tuệ. Như vậy thì có cái đó là vỡ quán, vỡ tu quán thì nó sắp sinh ra tuệ. Như vậy thì nếu mà định không mà không quán thì nó sinh ra tuệ không? Định không, không quán thì ra không. Er hat eine Frage, er stellt die Frage, denn in der Allgemeinheit wird er davon geredet, wir brauchen diese Sila. Sila würde dann Samadhi fördern und Samadhi würde dann Weisheit unterstützen. Seine Frage ist dann, also Samadhi unterstützt dann die Entwicklung der Weisheit, aber wenn wir nur Samadhi praktizieren, aber ohne Sila, ohne Vipassana, würden wir dann auch hier seine Weisheit entwickeln? In die Besonderheit von Theravada-Tradition ist, dass sie ziemlich klar unterscheiden zwischen Samadhi und Vipassana. Aber in der Mahayana-Tradition, die kommen zusammen. Besonders in Yogacara ist es betont. Und wie kommen sie zusammen? Durch die Erfahrung von Einspitzigkeit des Geistes. In Einspitzigkeit des Geistes, dann alles zieht sich in Geist zurück. Und in das ist die Grundlage für Yogacara-Erfahrung. Dann in diesem Zustand von Einspitzigkeit des Geistes, die äußeren Objekte sind sozusagen nur äußere Aspekt des Geistes. Định như là quán, mà theo Bắc Tông á là định hay quán là kết hợp với nhau, nó kết hợp với nhau phải. When in der Mahayana Verständnis, wenn der Geist wenn man mit Einspitzigkeit des Geistes arbeitet, wenn der Geist sich nicht bewegt, das ist Shamatha. Wenn der Geist sich bewegt und die Eigenschaften der Objekten, die da kommen, ist Vipassana. Mhm. So wird es verstanden in Yogacara. Einspitzigkeit des Geistes ist, wenn der Geist bleibt einspitzig auf dem Meditationsobjekt. Und hier dann der Geist wendet sich zu sich selbst und sozusagen dieses Objekt der Einspitzigkeit des Geistes wird Geist selbst. Die Eigenschaften der Bilder, die dann im Geiste entstehen, sind Objekte der Vipassana. So verbindet man Samatha und Vipassana. Und diese Samatha ist dann Suche nach Soheit. Und Vipassana ist die Eigenschaften von Soheit. Soheit hat zwei Aspekte. Diese formlose Aspekt und mit Formen Aspekt. Das ist dann diese auch Inhalt der Realisierung. Alle die Meditationsobjekte, die wir anwenden in Mahayana, auch Amitabha und Yinfo, das sind die Mittel dafür, damit dann man es versteht. Cuối cùng là phương tiện thôi để cho hiểu cái tình trạng là hiểu không? Không, cái pháp môn mà của đại thừa á, đó là của đại thừa, giống như pháp môn tịnh độ là cuối cùng là cái là phương tiện để cho hiểu cái tình trạng này là đạt tả là vô tánh không, vô cái giác không. Dann die Realisierung, dass Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, ist Realisierung des Geistes. Tức là không có cái chủ thể, không có cái ngã, không có cái. für in Vietnam. Das ist, das sind alle bekannte Sachen. Das gehört zu Mahayana Buddhismus natürlich. Aber das Problem ist, dass es wird nicht klar unterrichtet, alle diese Sachen. Und jetzt das in Yogacara ist es sehr klar erklärt, weil diese Tradition von Shamatha und Vipassana in Mahayana ist eigentlich nur Yogacara. Und die Yogacara geht zurück zu Grundübung, und das ist Satipatthana, die vier Grundlagen der Achtsamkeit, nur mit Verständnis von Mahayana. Aber das ist Grundübung für Yogacara. Mhm. Und leider dann in Zen und so, diese Übung ist nicht mehr so klar erklärt, aber in Yogacara sehr klar. Dann im Yogacara diese Sinienchu, die vier Grundlagen der Achtsamkeit, ist dann Methode auch für Realisierung von Soheit. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit ist die Methode für Realisierung der Soheit. Die Achtsamkeit gegenüber Körper, angefangen mit dem Atmen, ist Achtsamkeit über eigentlich diese nicht eigene Existenz von dem Körper. Und diese Methode von vier Elementen Meditation ist aber nicht klar erklärt. Diese Tradition ist irgendwie verloren. Aber es zum Glück, es existiert in Burma, in der Abhidharma-Tradition. Es ist sehr gut erhalten. Und man kann es anwenden dann für Verständnis von Yogacara, obwohl es ursprünglich nicht diese Absicht war. In Mahayana gibt es nicht diese Methode, dass der Körper versetzt sich in Atomen und dass man weiter die Atomen realisiert als Objekte der Wahrnehmung, wo Wahrnehmung und Objekt der Wahrnehmung differenzieren sich nicht. Mhm. phân là phân là cái nguyên tử, mình đối với phân là xong đó mình sẽ hiểu rồi, là cái thọ của mình, cảm giác của mình, cảm thọ, cảm thọ của mình, cảm thọ là như là cái nguyên tử nó khác. Okay. So ist sehr interessant, dieses Studium. Nur man braucht sehr gute Konzentration. Und leider in Europa gibt es sehr wenig Leute, die Konzentration gemeistert haben. Konzentration. Konzentration, Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Konzentration ist Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. Ding. So, was denkt Michael über den Kurs? Hast du was Gutes gelernt da oder hast du gute Erfahrungen gehabt? Das würde den ganzen Rahmen sprengen jetzt. ich war sehr gerne hier und von der Natur her, von der Lage, hat wirklich den perfekten Rahmen zum Meditieren und den Rückzug gegeben. Ist eigentlich ein ideales Ort hier. Ein idealer Platz. Ne? Und das hat mir es leicht gemacht, hier zu sein, zu meditieren und doch so früh aufzustehen. Und das ist Leben des Mönches. Das ist beste Leben. Aber muss man viel mitnehmen und auch noch viel nacharbeiten zu Hause. Und was hat Michael für ein Michael 2 für Eindrücke? Ich hoffe, dass ich doch die Praxis hier die Tatkraft erhalten kann, dass ich zu Hause weiter praktiziere. Wie lange praktizierst du zu Hause pro Tag? Ja, da ich relativ Qigong-Praxis oder Yoga mache, würde ich sagen, durchschnittlich eine halbe Stunde am Tag. Halbe Stunde am Tag. Allerdings zusammen dann, also Meditation ist dann manchmal eine halbe Stunde, manchmal nur eine Viertelstunde, je nach Qigong-Praxis. Und halbe Stunde ist dann eher und durchschnittlich. Und hast du früher diese Methode von Qigong gelernt? I Ching Ching? Oder? Welche Methode von Qigong? I Ching Ching, was Dhammarama lehrt? Ihre Technik ist eine andere Lineage. Andere. Also, aber die Posen heißen sehr ähnlich. Es gibt auch eine Zwölfer-Sequenz in dem, was wir gelernt haben. Die sind aber doch sehr verschieden. Hast du das kleine Buch bekommen, das ja Dhammarama zusammengefasst hat? Meine Lehrerin allerdings ist sehr ziemlich streng, nicht Linien zu mixen. Aber allein die Aufwärmpraxis fand ich schon, ist eine sehr schöne Sache. Also ja, wo die Stufen von Samadhi waren für mich sehr hilfreich. Da finde ich mich jedenfalls sehr gut wieder, dass das teilweise am ehesten verliere ich dann manchmal das Objekt, wenn ich zu intellektuell coole Ideen habe. Du hast intellektuellen Zugang. Es ist nicht unbedingt schlecht, aber für Samadhi ist es nicht so gut. Hm? Ja, es ist bestimmt, das ist ein bisschen ein Problem. ich interpretiere dann sozusagen im Hinterkopf auch Sachen, sage ich mal, anders als sie sie lehren dann vom Buch her. Wenn es zum Beispiel um Atome geht oder das Licht oder sowas, denke ich darüber eher, Atome ist das falsche Wort, das ist, meint er gar nicht. Und ich denke, in der Neurowissenschaft kommt das Licht aus dem visuellen Kontext. Wir haben kein Wort. Deswegen kann man sagen Kalapa. Kalapa, ja. Kalapa, okay. Und dann eine Sache, die ich schwierig finde für mich mit dem Buddhismus, ist die Adressierung der Probleme in der Welt, wie sie für die Menschheit bestehen, fehlt mir so ein bisschen manchmal, wie man sich in der Gesellschaft sozusagen engagiert. Weil das Training, das ein Mann als Mönch hat, ist natürlich relativ weit weg, mit guter Absicht, von der Politik, von den Krisen, die es draußen in der Welt gibt und von Familienleben. Und daran glaube ich immer noch. Ich bin sehr froh, dass ich Familienvater bin. Und als ich in Asien war, 3 Monate bei Upandita, wusste ich nach 6 Wochen jedenfalls ungefähr, dass ich Familie haben wollte und kein Mönch werden wollte. Und das war sehr hilfreich. Upandita ist aber ein ganz anderes. Mahayana ist anderes. Mahayana ist trennt nicht so streng zwischen Mönch und Laien. Mönchen und Laien. In Theravada ist es 2 Welten, die sich praktisch kaum begegnen. Aber in Mahayana ist es nicht so. In Vietnam oder China ist es nicht so. Mahayana ist die mehr liberale Richtung in Buddhismus. Ja, vielleicht. Du hast erlebt sehr, sehr konservative Richtung. Im Buddhismus gibt es viele, viele Sorten. Man kann nicht alles in eine Tasche. Noch der vietnamesische Buddhismus ist auch ziemlich konservativ verglichen mit tibetanischem Buddhismus und so. Viele Richtungen gibt es. Es kommen auch immer wieder neue. Ne? Jetzt der engagierte Buddhismus, das wäre etwas, wo du fragtest. Weil die haben auch Engagement für Friedenspolitik, Politik. Ja, es gibt alles Mögliche. Mach dir nicht Bild auf Grundlage von einer Erfahrung. Es gibt viele, viele verschiedene Aspekte im Buddhismus. Buddhismus ist eigentlich viel mehr Weisheit als Religion. Und diese Weisheit kann man anwenden für alles. Okay, und unser Kollege Lutz hat was zu sagen dazu? Ja, ich wollte mich für die Gastfreundschaft, die ich hier empfangen konnte, bedanken. Hier im Haus. Das müssen wir alle. Ja? Diese Gastfreundschaft ist wirklich sehr, was wir hier bekommen haben, ist sehr berührend und wir werden daran lange, lange denken. Also ich habe die Stück-für-Stück-Meditation mehrmals machen können, gut. Oder Bodyscan. Ja. Ist das, wie Michael hat erklärt, ja? Ist, ja. Die Lehrer haben ein bisschen andere Körperteile nicht, aber eine andere Form. Aber von der Grundsache habe ich das so auch gelernt. Und hast du versucht, auch was ich gelernt habe, mit Atmen in die verschiedenen Körperteile zu gehen? Das habe ich nicht, das ist mir nicht gelungen. Ich habe etwas Probleme mit den Beinen, mit dem Becken und konnte nicht sitzen. Und da ist mein Geist dann immer wieder hingegangen. Und ja, das ist ein bisschen mehr anspruchsvoll, ne? Diese Methode mit Atmen. Aber die, diese Methode mit Stück bei Stück, Stück ist auch sehr gut für. Aber die Tiefe von der Erfahrung ist, kann man nicht erreichen, so wie mit Atmen. Dann, wenn besser versuchst du, noch die Konzentration verbessern. Konzentration ist sehr wichtig. Und was ich eigentlich lehre, ist alles basiert auf Konzentration. What have you learned here? How did you find the place? What is your impression? I don't understand your Dhamma talk. But what is your impression about the center? And do you have any... The center is wonderful. So we feel like home. During this date, I try to give you some advice, and please try to follow it. Pretty soon, you will see the improvement of your health. 你要不要翻译成越南话？ 嗯，自然讲起阿弟阿弟阿多，感觉阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿弟阿 So Dhammarama will try her best to deepen her knowledge of medicine so that she can be of use to you when you have any complaint. You can consult her, huh? Right? Mm-hmm. I will try my best. There are some teachers waiting for me already. To learn about medicine is not easy. It's like learning Buddhism. It takes many, many lives. But I will try my best to help as many people as I can. In this life. Thì học trung y á là khó đơn giản. Muốn học trung y thì cần nhiều đời học lần. Thì cô sẽ cố gắng chữa đôi như mình cũng chưa được. And as Thongtse Fast mentioned, it seems true that the longer you become monastic, the weaker the body you are going to have. But with those suggestions I gave to you, maybe we can change that statement. Thì mình trong việc có chia sẻ khổ là mấy người xuất gia đó tu càng lâu thì bệnh càng nhiều. Thì có muốn thì mình thì I want to know if they have any questions. Do you have any questions about how to quan shen ti, Once you see the benefit of it, it becomes part of you. One thing I do want to One thing I do want to mention is about fasting, because some of you mentioned fasting to me. About fasting? Yeah. No food. 节食. 节食, no food. Mm-hmm. 就是断食. 断食, mm-hmm. Some of you mentioned fasting to me, and actually fasting depends on your body. Fasten. And fasting is really important for a spiritual practitioner, and yet your body is not necessary to be ready for it. In the past, I have seen many, many cases with wrong fasting, and they end up destroying their health. Yeah, and I have seen two years ago, I taught two students about the diet, and at that time they were doing the fasting. One, because she has some skin problem. She said, I told her, if you follow my diet, you are going to have beautiful skin, you are going to be beautiful. And the other girl, she was very healthy. Both of them followed my advice. And I was very lucky, I met the one who used to be very healthy. She said, after that fasting, she didn't follow my diet. Her health was totally destroyed. So she was only 30 years old, and yet now she has to eat 5 meals a day or 6 meals a day because the whole digestion system was destroyed. Thì trong quá khứ của khoảng hai người, hai người có học theo cũng là nhìn ăn một còn một người thì sức khỏe là tốt, sau đây nó cũng nhìn ăn muốn cho đẹp, da đẹp. Hai con gái đúng rồi. Muốn thì đẹp, một cô thì rất là sức khỏe tốt, mà cái cô đó đó thì cổ không có theo nên là cô cổ không theo cái cổ dạy, nó làm theo cổ dạy thì mà nhìn ăn xong thì nó làm cái tiêu hóa hư hết, tiêu hóa hư thì sau này thì mỗi ngày cô phải ăn chứ phải 5-6 sữa. And the other girl, I asked this girl what happened to the other girl. She told me the other girl, because I told her she's going to have beautiful skin, I guarantee that, and she continued following my diet. She found herself very beautiful. She continued doing the diet as I suggest. Làm theo cái lời của cô này thì sau này thì cô rất là da mặt đẹp, cũng một heo làm ra sức khỏe tốt, làm da đẹp cũng theo cái lời làm tiếp tục. But when you are on this diet, the detox process will start. So if you have question, you got to contact him, because sometimes if you read the sign in the wrong way, then you might go to the Western doctor. And yet, actually, it could be a sign when the body energy is strong, they try to push out the toxin. So you got to contact me whenever you have question. Thì trong cái nay mà chúng là mấy vị mà áp dụng cái pháp môn của cổ thì sẽ nghe qua kinh nghiệm là cái thân thể nó sẽ biến hóa. Nó có một cái hình tướng hiện nay thì lúc đó And I think I mentioned this one to some of you. Bande actually went through that. One time he had blood urine for at least 4 or 5 days. But after that, it was gone. So it could be one of the scary symptoms. But don't be afraid. If you the symptom continue more than 7 days, you can go to the doctor for some natural medicine. That's okay. But overall, certain symptom will come up. So you got to be in contact with me. Okay. But according to the diet, after 1 year, you will become younger and younger and younger and younger. 嗯，过三五年，过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过 tiếp tục quá trình một năm sau thì nó mình sẽ sức khỏe nào tốt mình sẽ dễ thì có gì thì có cần gì thì mình nhận. So this is the diet preparing someone to become a yogi. That's why many monasteries in Taiwan, they are all promoting this diet. Thì phương pháp là chuẩn bị mình thành sống một người mà du già. Ở Đài Loan bây giờ nhiều người cũng học theo đó, cũng ăn uống theo đó. So in just a few days, I have seen tons of us face totally change, and some of you, just in a few days, the face has changed. So I think that will give you the confidence about the diet, and if you need to follow the diet for your life, I think it's your choice. Thì thấy giống như đồng chập mấy vị cái ăn uống cái gì theo cái này thì cái biện pháp trong mặt nó là nó khác mà thì theo quý vị theo quý vị muốn tiếp tục không thì theo chọn một vị. Okay, so I know some of you have living in mountain world. You have to social life, you have family, you have friends. It's okay. Sometimes you don't follow the diet one or two days. That's okay. But after that, you come back to the diet. Okay? That's why this diet is very flexible. As long as you continue doing it, one or two days, that's okay. Just come back. Okay? Don't be too harsh on you. Just like, oh, now I have such a social life, but I cannot drink it. No. Don't create that kind of negative energy. This diet is very flexible, just very gently. Loving kindness, bring yourself back to the diet and continue to become younger and younger. So you appear again. Giữ cái gì đó không được thì một vài hai ngày thì không sao, mà giữ được một ngày cũng không sao, thì đừng có thở cái tâm mà áp lực gì trong áp lực là cái khí không có tốt, như thế mình một hai ngày thì sau này thì mình về với lại ăn theo không có vấn đề gì. That is why this time I'm going back to Taiwan to learn more details about the fasting. Thì cô sẽ về Đài Loan học rõ thêm phần nhìn đói, nhìn ăn. So hopefully next time when I come back, I can share more with you. Thì cô sẽ hy vọng lần sau lại thì có nhiều để chia sẻ cho quý vị. Cho đại hỏi được. People need how bao nhiêu á? Bao nhiêu nước trong một ngày? In every day, people need How long? Bacha. How long of what? Bacha. Bao nhiêu nước trong một ngày mà người mình phải uống người mà nếu dưỡng mình đó. Tại sao để sao sẽ để uống nhiều quá. Thảo Hoan chỉ là mỗi tên yêu hết bao nhiêu suy. Chinese medicine, medical sutra did not mention. They only mention one principle. Listen to the voice of your body. You drink when you are thirsty. Thì trong này đồng ý nói nó không có nói rõ ràng là uống bao nhiêu nước. Nó cứ mình nói là mình nghe cái tiếng của thân mình thôi. Thì mình khát nước thì uống. Không khát thì khỏi uống. Đúng. That's why drinking too much water and actually exhausts a lot of energy and also create toxin for the body. Thì uống nhiều mà cũng nó hao sức. Hao sức nó cũng tạo nhiều cái thuốc độc. So actually when the energy is strong, energy will be able to hold the certain amount of water needed for the body. Whatever is extra, it will push out. So the whole body actually is balanced. Okay. Trong trường hợp mà cái thân nó mạnh khỏe thì nó giữ nước trong thân thể được, nó giữ được. Cho nên mà nước nhiều quá trong thân nhiều quá nó sẽ đẩy ra. So don't let those experts tell you what to do. Let your body tell you what to do. Because that's what it needs. Don't follow those experts telling you you need to drink so much water. Thì đừng có theo mấy người mà nói mình phải một ngày phải uống bao nhiêu nước. Không cần theo cái đó. So when you're thirsty, then you drink. And drink water with appreciation. Thì uống cần bao nhiêu thì uống. Thì uống lúc nào uống thì có cái tâm mà cảm ơn cái là mà nó tôn trọng. We have you can tell the story about the yogi in Nasik. Why don't you tell? Okay. You tell. You tell in German. Okay, because I want to tell you two stories. Okay, and actually, maybe just one. when we were in Nasik, it is a holy place for the yogi, for Hindu yogi. Okay. And Banda and I, we were walking around searching for yogi. We couldn't find any. But when we go down, we take a turn. We saw one sitting over there. Ha! There's one. And then he told us he has been sitting there for more than 12 years. 12 years. 12 years. Without moving. Okay. Without going down. And then because I was really interested in how he eats. And then he said, well, basically, he just eat everything people bring to him. And I said, but when I was talking to him, he particularly mentioned one thing. He said, nowadays, people drink water. And actually, he said, people should drink water with appreciation, like an offering from the God. And when I heard that, it was very inspiring to me. And actually with this diet, because we don't drink that much of water anymore, we listen to the voice of our body, and actually the water becomes very sweet. And actually it really becomes the offering of all sentient beings. Thì có một cái chuyện trước khi này cũng bạn đi Ấn Độ. Cái nơi đó là tụi nó nhiều người vui à. Thì họ đi đó, họ tìm được một người ngồi ở đó như một hai năm rồi đó. Thì họ cổ là thắc mắc hay là muốn tìm hiểu cái ăn uống của họ. Thì cổ đặt họ hỏi ông ăn uống làm sao. Thì ông nói là là cũng nhiều gì thì ông cũng ăn hết. Mà cái ông mà vô nhà nói họ thấy rất là đời này rất là kỳ. Kỳ là gì? Rồi là ngày mới đã uống nước đó, là ông sao ông cầu cột rồi xuống là không có giống như uống nước giống như một cái quý báo là cũng nhường mình đó, giống như cũng nhường cho một người thường trên cũng nhiều người thân thân thân thần đó, người thần người thánh đó, giống như một thánh phải uống nó có cái tôn trọng của nó, có quý báo trong đó, tôn kính trong đó. And one more thing, the person who is promoting this diet actually is 105 years old now, and he only eat one meal in 5 days. Cái người mà ngại cái cách là uống nước nhẹ cái nước cái thịt nó ngọt, và cái người đó trong có mình này 5 ngày cái ăn một bữa uống cái nước này. Mà ngày đó cái người đó là sống hai trai mà hai người đó là 105 tuổi. And he is still farming. Người đó còn lao động. Living by himself. Sống mình. He's in Korea. In Korea. Đây. But this kind of diet is very common for the Indian yogi and also for the Taoist practitioner. In Taoist Sutra, actually, this kind of diet has been mentioned 1,000 years ago. Cái cách mà uống nước này là trong người giáo, trong đạo giáo nó có nói là cũng ngàn năm trước. Xin hỏi là theo trường hợp của đẻ, tức là sản thảm Stainer, tức là bác sĩ khuyên là phải uống nhiều. Thì bây giờ nếu mà ăn theo cái cách này thì có bị sợ không? Thông qua là 在这个情况下，身上有些湿啊，懂吗？医生就是建议要喝多倒热水，但怎么如何面对这个问题？就是还是要饭水跟饭水分离，饭水分离时间，他就可以多喝一点，尤其是晚上。 Phải chú ý là ăn uống chi là chi là thì theo cổ dạy. Cái điểm vấn đề là theo cái cổ dạy ra bây giờ mình không có uống buổi sáng, cái đó tốt nhất là không uống buổi sáng thì có năng không hay là theo đặc biệt khác. Thì chính là bạn giao cho họ sáng tốt nhất là uống nước. Đúng. Nên buổi sáng, vì buổi sáng là phải cho nó dưỡng khí lên. Nên buổi sáng thì uống nhiều. 多少就可以，无所谓。尤其是在晚饭后2个小时。嗯。比，比，给，三午餐，空空，比较给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给， Ihre Erfahrung. Để cũng cảm ơn Ngài á, thì giờ Ngài để ngồi tốt, nhưng có điều thấy ai đứng đi thì để cũng đi theo chứ. Thầy sợ làm mình ngồi thì nó không, nó khác người ta đó thôi. Xin lỗi Ngài. Nói lại là tu lên là theo Ngài thì ngồi lớp đông không trước gì này câu đầu rồi cảm ơn Ngài à. Sie bedankt sich bei Banda für die Leitung der Meditation Und sie sitzt auch ganz gut. Sie hat das Gefühl, sie sitzt gut, aber sie ist manchmal in Verlegenheit, wenn, wenn andere Leute aufstehen, dann macht sie auch das Gleiche wie die anderen. Also wenn die anderen aufstehen, würde, würde sie auch aufstehen und würde nicht weiter sitzen. Ja. Das ist nicht nötig. Sie kann weiter sitzen. Sie geht auch mit dem Tee. Ja, ja. Ja. Ich möchte auch weiter sitzen, aber mein Bein ist nicht gut. Junge. Ja. Một cái ngày đã nói trước ngày ngày cho phép như vậy mà. Ngài cho phép mà thì đó để cũng cảm ơn ngài á, ngài cho phép á. Dann ich hoffe jetzt hat mir eine Adresse von Qigong Meister in Taiwan gegeben. Dann hoffentlich kann er mir helfen. Tâm Chà cái đưa ngài cái địa chỉ của người người thầy Đông y ở Đài Loan, thì hy vọng bác sĩ đó giúp đỡ để ngài được chữa cái bệnh ngài đó. Meine schlechte Karma ist zu Reife gekommen. cái nghiệp của ngài là hiện là cái nghiệp nghiệp sống chưa có. Aber der Buddha ist voll von Mitleid, so bestimmt wird besser. Để vui vẻ. Như là ngài cho mình cái sự vui vẻ. Sie bedankt sich dafür, dass sie die Möglichkeit bekommen hat, die Chance bekommen hat, hier mit Freude zu praktizieren, auch mit Freude Banda zu begegnen und ohne irgendwelche Hemmung Banda zu begegnen. Sie ist voller Freude und sorglos. Ich möchte ohne irgendwelche Ängste. Ich möchte mich entschuldigen, Ruko Yo Shemo Pujufa Ching Yin Liang. Thì ngài rất là xin lỗi, chưa có trong trường hợp nào mà ngài không có không có theo pháp. Cảm ơn ngài đã kiên nhẫn chỉ dạy rất tận tình. Sie bedankt sich auch sehr, dass Banda mit viel Geduld uns durch diese Meditation geleitet hat. Obwohl Banda gesundheitlich nicht gut gestellt ist. Sie ist von daher auch sehr gerührt. Oh, mit Oma. Ja, zuerst möchte ich bei Ihnen bedanken. Ich bin neuer Steiger zu Zusammenlernen Meditation. Ich weiß leider nicht viel. Die Erfahrung. Das ist dieser Kurs, das ist richtig sitzen und ich habe nicht so viel gute Erfahrung, weil, wie ich schon sagte, ich schlafe viel als meditieren. Weil aber dabei war auch etwas sozusagen weitergelangt, weil während wenn ich schlafe, in dem Moment merke ich sofort, dass ich schlafe und dann mache ich die Augen auf, wie ich schon gezeigt hatte. Oder wenn ich erzähle und dann der Geist zerstreut, also in eine andere Richtung, aber dieses Erzählen, der zieht zurück. Und ja, sozusagen, ich fühle mich sehr wohl in dieser Woche, aber ich habe nicht gedacht, dass ich so lange sitzen kann, obwohl ich habe noch nie so viel gesessen. Aber das war trotzdem mit einer angenehmen Gefühl. Und außerdem, ja, ich habe noch eine andere Gefühle. Durch Ihre Erklärung, dann verstehe ich noch ein bisschen mehr über Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Das, ich denke, sogar wenn ich nicht nur beim Sitzen, sondern auch bei Gedanken und Gehen und so weiter, etwas besser geworden. Ich hoffe, dass ja, und wie gesagt, ich glaube, ich muss sehr viel trainieren, weil zurzeit, ich habe gemerkt, ich schlafe viel, obwohl hat niemand gemerkt. Aber ich selber, das. Vielen, vielen Dank. Das ist auch mit Gesundheit verbunden. Ja. Dann bitte folgen Sie dieser Diät von Dhammarama. Das wird helfen. Und versuchen Sie jeden Tag Zeit für Meditation zu finden. Hm? Ich wollte Ihnen noch fragen, dass man, wenn man sitzen, pro Tag reicht das eine Stunde, reicht das, wenn wir Anfänger, für Anfänger so wie ich, und wie, wenn ich zähle, wie merke ich, dass ich mit dem Zählen schon genug Konzentration fähig bin, dass ich weiter in andere Stufe mit dem Atem an der Nasenspitze fühle. Jetzt, Meditation ist Herausforderung für Entwicklung von Intelligenz. Man soll sich nicht so viel an Regeln halten als an Erfahrung. Hm? Genauso, was Dhammarama hat gesagt über Körper. Man soll sich auf eigene Erfahrung verlassen, um zu verstehen, wie viel Wasser man braucht. Genauso, man soll sich auf eigene Erfahrung verlassen, wie diese Meditation ist organischer Prozess. Manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht. Wenn es gut geht, soll man sich nicht freuen. Wenn es schlecht geht, soll man nicht bedrückt sein, sondern man soll verstehen die Umstände, die Bedingungen von guter Meditation und die Bedingungen von schlechter Meditation. In Visuddhimagga wird erklärt, der Meditierende ist wie ein Bogenschießer. Bogenschütze. Bogenschütze. Bogenschütze. Wenn er schießt, dann in diese Zielscheibe. Wenn er schießt in Mitte oder nahe zur Mitte, er merkt sich, wie er hält die Hände, wie viel Kraft er anwendet. Er merkt sich alles, was er macht. Dann, wenn er so macht, dann kann er allmählich jede Zeit zur Mitte von der Scheibe schießen. Aber wenn einmal er schießt fast in die Mitte, andere Mal dann 1 Meter, 2 Meter weg, wenn er einmal in Mitte schießt, er freut sich, wenn er 2 Meter weg ist, er deprimiert. Das ist nicht Meditation. Man muss merken, die Bedingungen und die Ursachen von guter Meditation und von schlechter Meditation. Und auch im täglichen Leben. Dann sich danach richten und verstehen, was man genau braucht. Dankeschön. cho mẹ hỏi chút xíu. Ví dụ đang ngủ tự nhiên giống như mình ngồi thiền á, đang ngủ á, nhưng mà cái tự nhiên mình thấy thoải mái cái trạng thái đó thì có nên nằm tiếp tục coi là vậy. Tại vì đang nằm mức giống như mình đang ngồi thiền đó, cái trạng thái đó, nó ngồi giống như ngồi thiền vậy đó, thì hỏi ngài á, ngài bắt buộc mình phải làm việc, dạy làm việc, nhưng mà giờ mình muốn nằm thiền, hỏi ngài đang ngồi thiền mình trong cái trạng thái là ngủ, mình thu sức để đang ngủ. Ừ. Nhưng mà tự nhiên thức giấc á, thấy giống như là mình đang ngồi thiền vậy đó. Ừ. Tức là trong trạng thái thiền. Ừ. Tức là trong cái tư thế nằm nhưng mà thấy giống như mình ngồi rồi á, giống như mình đang ngồi thiền, giống như cái trạng thái mà mình ngồi. Ừ. Cho mình hỏi ngài á, thì mình có nên nằm để mình tiếp tục theo dõi hơi thở hay là mình phải đứng dậy làm việc? Tại vì nhiều khi cái việc đó cũng không cần thiết, tại cái giờ đó phải dạy. Đúng giờ làm việc phải đi. Tức là thí dụ như để nằm nửa tiếng hồ đi ngủ, nằm đi ngủ. Ngủ. Thì á, rồi á, cái trạng thái mà giống như là nó ngồi thiền vậy đó. À, đang nằm á, trạng thái giống như ngồi thiền. Dạ. Ừ. Tại vì thức giấc á, thấy giống như đang ngồi thiền, thì phải tiếp tục nằm tiếp hay là phải ngồi dậy đi làm việc? À. Sie fragt einer Situation, wo sie im Bett liegt. Có nghĩa là ngủ hả? Đang ngủ, nhưng mà thức giấc, tự nhiên thức giấc. Wo sie im Bett liegt und schläft. Und dann Momente, wo sie halt das Gefühl hat, als ob sie in der Meditation sei. Ja. Soll sie dieser Zustand weiter aufrechterhalten oder aufstehen, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen oder der täglichen nach der Sutra der transzendentalen Weisheit, beste Meditation ist im Traum. Trong cái kinh mà Bát Nhã là nói là cái tình trạng mà ngoài thiền tốt nhất nhé, trong cái mong giấc mộng. Tự nhiên thức giấc thôi. Cái này là thức giấc vậy. Mấy lần gì đó. Thức giấc lại rồi. Tự nhiên nằm, tự nhiên không biết, tự nhiên nó thức giấc giữa chừng. Thức dậy không? Wenn man im Traum meditieren kann, dann es bedeutet, man kann lernen in allen Bedingungen zu meditieren. Trong trường hợp mà mình trong giấc mơ mà thiền được á, mà thiền được á, cho nên cái trạng thái mà thiền được á, trong cái tình trạng đó, thì trong mình tới cái trình độ đó, mình tu thiền ở đâu cũng được. Yeah. Nach der buddhistischen Lehre, was wir mit diesem dualistischen Geist erleben, ist alles nur ein Traum. Thì theo Pháp Giáo, thì cái tình trạng nào cũng là cái giấc mơ thôi. Ví dụ như đây nằm có 15 phút tự nhiên nó xuất hiện vậy đó. Thế thì mình hỏi ngài coi, thì mình tiếp tục nằm muốn tại vì để thức dậy rồi nó có. Bitte versuchen Sie immer in Traum mit dir. Không, tức là tỉnh rồi, rất là tỉnh. Đã có sự là, này, this is a, this is a fair, haben ein kleines Missverständnis. Es ist nicht im Traum, sondern nach dem Aufstehen, nach dem Erwachen, hat sie diesen Zustand, geistigen Zustand, als ob sie gerade jetzt in der Meditation sei, nach dem Aufwecken. Ja, ob sie dann jetzt in diesem Zustand verbleibt, also im liegenden, im Wachenzustand verbleibt, wo sie das Gefühl hat, sie meditiere jetzt, oder im Zustand der Meditation, soll sie in diesem Zustand bleiben oder soll sie diesen Zustand verlassen? Was ist Meditationsobjekt? Die Dupa-Ki-Deutung của trong trạng thái nó là gì? Là cái người mình nó tự nhiên nó giống như đối tượng là theo hơi thở. Ist dann dieser Atmen. Das Atmen. Kann man bleiben? Ja, geht. Es, Atmen ist die beste Meditation, damit der Geist nicht nach draußen geht und bleibt innerhalb des Körpers. Nur wenn der Geist bleibt innerhalb des Körpers, kann er Weisheit anwenden. Tức là mình không có cảm giác như cái lỗ mũi. Nãy nó tới đối tượng ở đây mà. Dạ, nhưng mà cái lúc mà để nằm để tỉnh á, nhưng mà để thấy thì không có thở, nhưng mà cái lỗ mũi nữa. Nó ngày đi, ừ. Tức là để thích rồi, nhưng mà để thấy là mình cái thở cái thân của mình thôi. Chứ cái lỗ mũi không có thở. Cái thở cái thân. Vậy nói nè. Thế hồi nãy nói là theo hơi. Ok. Tức là khi mà theo hơi thở mà không phải lỗ mũi mà nghe cái thân á thì vậy cũng tiếp tục phải không? Thì đúng rồi, thì đúng rồi, thì tốt. Thì nãy ngày nào nhé. Ok, vậy đúng rồi. Tại vì để sợ mình ngồi lâu quá, nằm lâu quá. Không, thì nó tiếp tục. Dạ. Sie hatten eine andere Situation dargestellt, in dem Moment auch hier. In dem Moment des gerade nach dem Aufwachen und auch im Liegen, es ist die Situation nicht das Objekt an der Nase, sondern das Objekt ist dann der ganze Körper, der will atmen. Ja. Ist gut. Genau. Na dann, während der Arbeit und auch was immer sie macht, sie soll diese Achtsamkeit gegenüber Atmen aufrechthalten. Thì trong tình trạng nào cũng vậy hết, trong việc làm thì mình tỉnh giác trong cái thở của mình. Das ist sehr gute Methode, sehr wirksame Methode. Dann immer allmählich es verbinden mit Achtsamkeit. Von Körper, Achtsamkeit von Gefühlen, Achtsamkeit von Geist und Achtsamkeit von Objekten des Geistes. Die vier Grundlagen von Achtsamkeit, die sollen klar sein. Tiếp tục là mình trên cái căn bản mà bốn cái tỉnh giác á, thì tỉnh giác nó mình kết hợp với là tỉnh giác cái tâm, cái cảm tâm pháp. Alles, was wir erfahren durch Berührung. Wenn Objekt der Berührung ist Atmen oder Körper, dann ist es Meditation ist es dann Grundlage der Achtsamkeit im Körper. Wenn in Berührung Achtsamkeit ist an Gefühl, dann ist es Grundlage von Achtsamkeit in Gefühl. Wenn in Berührung Grundlage der Achtsamkeit ist Geist, dann ist es Meditation über Geist. Und wenn in Berührung die Achtsamkeit ist gegenüber Objekten des Geistes, dann ist es Achtsamkeit gegenüber Dharmas. Er fragt nach dem Beispiel für Geistesobjekte. Geistobjekte sind erst die Hindernisse, dann die fünf Aggregate, die sind sehr wichtig. Geistobjekte, dann die Chướng ngại, vi đại bốn đại bốn đại bốn đại cái đó là khi mình tỉnh giác đó mình nghĩ gì được đẹp pháp die zwölf Sphären die einschließen unsere Erfahrung. Und dann die vier edle Wahrheiten. Und dann alles, was wir erfahren nur durch Berührung. Achtsamkeit bleibt bei Berührung. Wenn Berührung da ist, die Fakultäten und die Objekte, sie kommen zusammen. Und unsere Welt ist nur das. Alles, was wir erfahren, ist drin. Und wenn die Konzentration gut ist, die Berührung wird anderes, als wenn Berührung ist ohne Konzentration. Da soll die Achtsamkeit sein. So allmählich wir erfahren alles mit Konzentration. Und so schützen wir unseren Geist. Dann allmählich er hat weniger und weniger Probleme. So immer von Berührung bewusst werden. Das ist beste Praxis. Amitabha ist auch basiert auf Berührung. Wenn wir eben Amitabha, wir sollen Amitabha berühren. Amitabha ist Dharma Anupassana, Meditation über Dharma. Zu Dharma gehören auch Konzepte und gehört auch Nirvana. Nirvana ist auch Anupassana. Konzept und Nirvana sollen sich vereinigen. Bedeutung von Dharma ist auch Ideal. Lixiang. nhiệm vụ pháp cũng là biết đâu biết tưởng. Như vậy là ví dụ như mình quán tưởng về Đức Phật thì có phải là pháp? Đúng rồi. Cái đó là đúng rồi. Cái đó là cái niệm. Đúng. Thì cái niệm mình quán tưởng này nó phải đến tình trạng nó kết hợp nhau thì là mình nghe được. Dann wir allmählich berühren Amitabha mit den Ohren und auch mit Geist. Ja. Ja, die kommen zusammen. Atmen wir berühren mit Körper und mit Geist, die kommen zusammen. Ich bedanke mich sehr, dass Banda hergekommen ist. Ich bedanke mich sehr, dass Banda und Dhammarama gekommen sind. Con cũng xin cảm ơn quý thầy cô ở tại tu viện. Herzlichen Dank, dass Panta und Dhammarama hier im Zentrum wohnt. Cảm ơn tất cả các bạn đồng tu đã đến đây để hỗ trợ cho cái khóa tu này. Und sie bedanken sich auch bei allen, auch bei den Teilnehmern, die weiten Weges hergekommen sind. Durch ihre Teilnehmer haben sie auch dieses Zentrum unterstützt. Tự con cảm nhận, nhưng mà con quý thầy cô ở đây cũng biết con về đây như ở nhà, cho nên là với con á, nó là nơi ngôi nhà tâm linh đang nằm ở đây, tức là không phải chỉ tâm con, nhưng mà để hỗ trợ cho ngôi nhà tâm linh của con thì đây là ngôi nhà tâm linh của con. Und sie empfinden auch diesen Ort ein Ort auch ihr Zuhause. Nicht nur körperliche Zuhause, sondern ein spirituelles Zuhause. Và trong cái khóa tu này thì con cũng học được rất là nhiều. Und in diesem Kurs hat sie sehr viel lernen können. Thứ nhất là trong mấy năm nay là bị bệnh thì cái khóa tu này là con ngồi được lâu nhất. Trong khóa này. Sie hat schon mal einige Kurse teilgenommen, aber in diesem Kurs kann sie am längsten sitzen. Tức là ngồi thiền rất là nhiều lần trong ngày á, thì mình biết là con là Phật tử, cho nên ở tại gia, cho nên là cái điều kiện để con ngồi như ở đây thì không thể có. Con nói từng đoạn thì thấy cứ phải sao cũng là Phật tử tại gia nên con là Phật tử tại gia cho nên phải ngồi giống như ở đây ngồi lâu giống như là ngồi lâu nhưng ở đây thì con không thể có điều kiện như vậy. Sie ist praktizierende Laie und diese Möglichkeit lang zu sitzen, diese Umgebung lang zu sitzen, ist für sie sehr schwierig. Nhưng mà con đã học được thầy một cách, tức là con đã học được cái cách kết hợp giữa cái Samadhi và Vipassana. Cho nó thích hợp với cuộc sống hiện tại của con. Was ihr bei deinem Band gelernt habt oder lernen konnte, ist die Zusammenführung von Samadhi und Vipassana. Wie wir leben. Ich glaube, und das ist auch für ihr tägliches Leben. Bởi vì thường thì con phải dùng cái Vipassana, tức là phải dùng cái sự quán chiếu nhiều trong cuộc sống để có định lực, tức là để muốn có định thì con phải dùng rất là nhiều cái sự quán chiếu vô thường với hai các thứ để cho tâm mình khỏi văng ra ngoài. Im tagtäglichen Leben benutzt sie ja diese Visualisierung, also die Vipassana von Selbstlosigkeit, von Vergänglichkeit, um sie nicht zerstreut zu werden. Ich bedanke mich nochmal. Und jetzt Kerstin. Sie war hier nur ein Tag, aber sie ist schon alte Hasin. Hase. Ja, erstmal danke, Damadiva. Ich habe nichts gemacht. Leider. Und danke auch für den Zweitageskurs für mich, dass du das zugelassen hast und auch die Gruppe. Und Kerstin übt jeden Tag, gibt sich Mühe. Oh, jetzt hast du mich gerade auf dem schmerzenden Fuß erwischt. Keine Zeit. Eben nicht. Ich versuche gerade, also ich bin seit, das hat abgeflacht bei mir, die Meditation auch tagtäglich, ist weniger geworden, bis gar nicht. Und wenn ich dann mal zwischendurch gesessen habe, frage ich mich, wieso hast du die ganze Zeit nicht gesessen? Aber hinterher setze ich mich auch wieder nicht hin. Also, das Sitzen ist weniger geworden, aber meine Praxis habe ich ein bisschen auf den Alltag eingestellt. Also, dass ich da versuche, meine Achtsamkeit zu halten. In der Arbeit und so. Hm? In der Arbeit. In der Arbeit und halt auch zu Hause dann. Das ist sehr wichtig. Ja. Wir Buddhisten, wir sollten lernen, unsere Kenntnisse der Meditation in unsere Tätigkeit anzuwenden. Und gerade das habe ich das so bei mir auch so das Gefühl gehabt, dass das gerade jetzt auch dran ist, diese Schiene jetzt, ne? Also diese Strategie erstmal. Aber ich weiß, ich komme auch wieder ins Sitzen. Ich hoffe, alles bald. Und war aber auch erstaunt gestern, als ich kam und dann hier gesessen habe, dass ich gut sitzen konnte. Ja, hier ist ein sehr guter Platz für Sitzen. Ja, ich habe schon viel hier gesessen, nicht nur hier oben. Wobei ich auch momentan so mit körperlichen Geschichten zu kämpfen habe. Also auch mein Karma meldet sich, mein körperliches Karma. Aber anwesend, mehr anwesend als vorher. Das Mitleid von Avalokiteshvara ist undenkbar. Es wird bestimmt besser. Und diese Diät von Dhammarama ist auch gar nicht schlecht. Und ein bisschen Regime im Leben muss man haben. So, dann im letzten Ende, ich bedanke mich auch sehr herzlich für diese wunderbare Gastfreundschaft. Und bestimmt, wir haben Yuan, wie sagt man auf Deutsch, wir haben Assoziation? Assoziation? Inspiration? Nein. Inspiration. Nein, nein. Affin oder sowas. Kontakt oder sowas. Wir haben schon bereits spirituelle Kontakt. Oder Verbindung. Verbindung. Ja. Verbindung ist beste Übersetzung von Yuan. Ja, es besteht schon ein gewisses. Wir haben Verbindung, dann wir haben bestimmt früher zusammen geübt. Jetzt üben wir und in Zukunft werden wir auch zusammen üben. War es und so wird es sein. So jetzt können wir rezitieren und wir gehen früher schlafen, indem morgen die Mönche rezitieren Vinaya. Haben Sie schon alles vorbereitet für die Rezitation? Morgen werde ich Vinaya rezitieren, weil es ist nicht genug. Nicht genug Mönche? Ich werde nicht rezitieren. Nur diese Adhisthana, man selbst sagt sie, genau. Jeder sagt für sich selbst. Ja. Dann das nur für die Laienbuddhisten rezitieren, also die daran erinnern, dass sie sich an die Ziele erinnern sollen. Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Bhayeshu Tranakaraya, Tasmai Namaskritya, Imam Arya Avalokiteshvara, Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyam Sarva Artha Sadhanam Shubham Ajayam Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam Om Tat Yatha Aloke Aloke Loka Mati Atikrante He He Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Hridayam Kuru Kuru Karma Sadhaya Sadhaya Dhuru, Dhuru, Vijayante, Maha, Vijayante, Dhara, Dhara, Dharendreshwara, Chala, Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshwara, Raga, Visham, Vinashaya, Dvesha, Visham, Vinashaya, Moha, Chala, Visham, Vinashaya, Hulu, Hulu, Mala, Hulu, Hulu, Mala, Bulu, Bare, Padma, Naba, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhaya, Bodhaya, Maitreya, Nila, Kanta, Darshana, Prahradaya, Swaha, Mahasiddhaya, Swaha, Siddha, Yogeshwaraya, Swaha, Nila, Kantaya, Swaha, Padmahastaya, Swaha, Chakrayuktaya, Swaha, Shankha, Shubdane, Bodhanaya, Swaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya Swaha Vyagra Charma Nivasanaya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Avalokiteshvaraya Om Siddhyantu Mantra Padaya Swaha Karaniya matta kusalene Yantang santang padam abhisameche Sako juche su juche suvacho chasse mudu anatimani Santu sakoche subaroche apakki choche salahukauti Santindrioche nipakoche apangabo kulesu ananugindo Nachakundang samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum Sukhino vākhemino hontu sambe satta bhavantu sukhitatta Naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi Vyāro sanā patighasanya na anyamanyasadukham michaiye Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evam pisababhute sumana sambhavaye aparimanam metancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam udanga doce tiriyanche asambhadam averam asapattam Tittang charanni sinnova sayanova yavatassa vigatamindo eatam satim madittaye brahmam etam viharam idam ahu dittincha anupaggama silava dasanena sampanno kame suvineya gedham nahi jatu gambaseya punare titi Om namo bhagavatyai Arya pragya paramitayai Arya avalokiteshvaro Bodhisattva Gambhiram pragya paramitacharya Charamano Vyavalokaya tisma Pancha skandastamsha Svabhava shunyan pashatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Eva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Eva Meva Vedana Samya Samskara Vigyanani Iha Shariputra Sarvata Shunyata Lakshana Anutpana Anirudha Amala Avimala Anuna Aparipurna Tasma Chariputra Shunyataya Narupam Navedana Nasamgya Nasamskara Navigyanam Nachakshu Shotra Grana Jihva Kaya Manamsi Narupa Shabda Gandharasa Sparshtavya Dharmaha Na Chakshu Vigyana Dhatu Yavana, Na Mano Vigyana Dhatu, Na Avidya Na Avidya Akshayo Yavana, Na Jara Maranam Na Jara Marana Akshayo, Na Dukha Samudaya Nirodha Margaha, Na Gyanam Na Prapti, Na Aprapti, Tasma Chari Putra Prapti Tva, Bodhisattvasya, Pragya paramita vashritya viharati achita avarana chita avarana nastitva atrasto viparyasa atikranto nishta nirvana prapta triyadva vyavastita sarvasambuddha pragya paramita vashritya anudhava samyak sambodhim abhisambuddha tasmadhyatavyam Pragya paramita maha mantro, maha vidya mantro, anutara mantro, sama asama mantra, sarva dukha prashamana satya, amityatvat pragya paramitaya, ukto mantra tatyatha, gate gate para gate, bodhisvaha. Gate gate paragate parasangate bodhisvaha gate gate paragate parasangate bodhisvaha Hast du noch eine? Ja, ich lese mir diese. Avalokiteshvara, Bodhisattva, in tiefste Wahrheit versenkt, erkannte, dass die fünf Skandas leer sind und verwandelte damit alles Leid und allen Schmerz. Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere und Leere ist nichts anderes als Form. Form ist identisch mit Leere und Leere ist identisch mit Form. Und so ist es auch mit Empfindung, Wahrnehmung, geistiger Formkraft und Bewusstsein. Shariputra, alle Dinge sind in Wahrheit leer. Nichts entsteht und nichts vergeht. Nichts ist unrein und nichts ist rein. Nichts vermehrt sich und nichts verringert sich. Es gibt in der Lehre keine Form, keine Empfindung, Wahrnehmung, geistige Formkraft und kein Bewusstsein. Keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist. Es gibt nichts zu sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder denken. Keine Unwissenheit und auch kein Ende der Unwissenheit. Kein Altern und keinen Tod, noch deren Aufhebung. Kein Leiden und keine Ursache des Leidens. Kein Auslöschen und keinen Weg der Erlösung. Keine Erkenntnis und auch kein Erreichen. Weil es nichts zu erreichen gibt, leben Bodhisattvas Pragya Paramita und ihr Geist ist unbeschwert und frei von Angst. Befreit von allen Verwirrungen, allen Träumen und Vorstellungen, verwickeln sie vollständiges Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben Pragya Paramita und erreichen damit die höchste Erleuchtung. Erkenne deshalb, dass Pragya Paramita das große Mantra ist, das strahlende Mantra ist, das inbetroffene Mantra, das höchste Mantra, das alles stillt. Dies ist die Wahrheit ohne Fehl. Deshalb spricht das Pragya Paramita Mantra Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhi, Swaha. Jetzt Übergabe von Verdienst auf Vietnamesisch. Chung Chung Tung So Lương Thể Quyền Điều Độ Khắp Phiền Não Không Cùng Tăng Thể Quyền Điều Dân Sân Pháp Môn Không Kể Chiến Thể Quyền Điều Tu Học Phật Đạo Không Gì Hơn Thể Quyền Được Viên Thành Quyền Đem Công Đức Này Hướng Về Khắp Tất Cả Đệ Tử Và Chúng Eta vata chame hi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya Eta vata chame hi sampadam punya sampadam Sabbe Bhuta Anumodantu Sabha Sampati Siddhya Eta Vata Cha Amehi Sampadam Punya Sampadam Sabbe Satta Anumodantu Sabha Sampati Siddhya Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Loka Sasana Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Desanam Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Tumamparam Sabi Tiyo Vivajantu Sabarogo Vinasatu Mate Bhavat Tvantarayo Sukhi Dighayuko Bhava Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Buddha Anubhavene Sabha Dhamma Anubhavene Sabha Sangha Anubhavene Sada Soti Bhavantu Te Devo Vasatu Kalene Sasa Sampati Hotucha Pito Bhavatu Lokocha Raja Bhavatu Dhammiko Morgen gibt es Qigong oder? Ja. Ja? Dann morgen wie üblich, Qigong und dann Meditation und dann Frühstück. Ja. Und dann einfach raumen wir die Zimmer und so. Können wir noch ein Gruppenfoto machen? Ja, sicher. Noch zweimal. Chup Long. Chup Long. Chup Long. Ohne Ausnahme. Ja.